15.18 Uhr, Sie hören Vollbild, das Filmmagazin im Deutschlandradio Kultur. Und noch immer mit dem Blick auf den Lido, wo heute mit der Verleihung des Goldenen Löwen die 71. Filmfestspiele von Venedig zu Ende gehen. Für unser Programm war die ganze Zeit vor Ort Anke Lewicke. Sie ist immer noch da. Schönen Gruß nach Venedig. Hallo, hallo. Anke Lewicke, am Ende eines Festivals muss man ja auch immer fragen, was bleibt? Welche Bilder hallen nach? Welche Momentaufnahmen legen sich über das kommende Jahr? Wenn Sie jetzt an die 10 Tage zurückdenken, welche Bilder konnten sich da bei Ihnen durchsetzen? Ja, am Ende von so einem Festival passiert es ja nicht selten, dass man so beginnt, aus den Bildern einen ganz eigenen Festival im Kopf zusammenzuschneiden. Und in meinem Festivalfilm ist es so, da verdichten sich die männlichen Helden zu einem Helden, für den die Leinwand zum Schlachtfeld wird. Das kann ein ganz persönliches Schlachtfeld sein, wie für Michael Keaton und Al Pacino, die in Birdman bzw. The Humbling Schauspieler spielen, die gegen ihr eigenes Image, gegen Lampenfieber oder auch gegen Depressionen zu kämpfen haben, aber es können eben auch die halbwüchsigen Figuren in den Filmen des Wettbewerbs sein. Sie mussten sich schon behaupten, ein türkischer Junge lernt eben den Machismo seiner Umgebung kämpfen. Der französische Junge kämpft um die Liebe seines Vaters. Ja, und vom persönlichen jetzt mal zum kriegerischen Schlachtfeld, immer wieder sahen wir Männer, die durch Landschaften zogen, die vom Krieg und kriegerischen Konflikten verzehrt waren. Überall lauerte dort der Tod und Schrecken. Aber zum Glück konnte man nach der Vorstellung ja immer wieder auf den Lido hinaustreten und dann auf die Adria und das bunte Treiben am Strand blicken. Also Mann sein als kriegerischer Konflikt, aber auch Männer in kriegerischen Konflikten, ein Hauptmotiv des diesjährigen Jahrgangs. Das galt dann auch für Fatih Akins Erzählung The Cut, der von dem Hintergrund des türkischen Völkermordes an den Armeniern spielt. Und in Venedig auch gar nicht so gut ankam, wenn man ehrlich ist, gerade weil eben seine Bilder für den Genozid keine passenden waren, beziehungsweise häufig aussahen, als kämen sie gerade aus der Maske. Gab es aber andere Filme, die für das Zeigen von Konflikten eine Form gefunden haben? Ja, eigentlich ist es ja so gewesen, dass Fatih Akin großes Kino machen wollte, ne? Ein Western-Geschichtsepos. Aber wenn man das machen will, dann muss man sich eben auch zu trauen, zu stilisieren, zu überhöhen. Und das hat Fatih Akin eben nicht. Das hat aber der französische Film Fern der Menschen. Und zwar spielt er in Algerien 1954. Und hier ist es wirklich so, dass die algerische Wüste sich in eine Westernlandschaft verwandelt. Und dadurch ist direkt eine Spannung auf der Leinwand, weil man das auch kennt, diese Stilisierung. Man weiß, gleich wird was passieren. Und Western-Motive wie Selbstjustiz und Rache, die passen eben hier auch zu der Geschichte des Films. Also Viggo Mortensen spielt einen französischen Lehrer, der einen Kriminellen namens Mohammed in eine größere Stadt begleiten soll. Dieser hat seinen Cousin umgebracht, will sich jetzt dem Gericht stellen, um eine größere Blutfehde zu verhindern. Und die Verfolgung und die Schusswechsel erinnern natürlich einen Western. Aber es ist hier so, dass die Western-Formeln uns in den Konflikt eines Mannes führen, der während des algerischen Unabhängigkeitskrieges eben Stellung beziehen muss und Verantwortung übernehmen muss. Also bei diesem Film konnte man dabei regelrecht zuschauen, wie das Kino Strategien entwickelt, um sich den kriegerischen Schrecken zu nähern. Und wie reiht sich da der Dokumentarfilm The Look of Silence von Joshua Oppenheimer in diesen Themenkomplex ein? In dem Dokumentarfilm geht es ja um den Massenmord an vermeintlichen Kommunisten in Indonesien Mitte der 60er Jahre. In seinem ersten Film The Act of Killing hat Oppenheimer ja die Täter erzählen lassen, was so radikal wie bislang auch ehrlich gesagt einmalig war. Wie macht er das denn jetzt? Ja, jetzt lässt er eben die Opfer zu Wort kommen. Und das sind eben Menschen, die 40 Jahre nie zu Wort kommen durften, weil diese Verbrechen sind ja offiziell nie geahndet worden. Es gab nie Prozesse. Und die leben ja immer noch unter ihren Mördern. Und er bricht jetzt mit seinem Film dieses Schweigen. Und was ich so ganz interessant finde, er geht in den Alltag dieser Familie rein. Man sieht die Enkeltochter zur Schule gehen. Man sieht immer wieder die alte Mutter, wie sie zum Beispiel Gemüse putzt, wie sie die Hühner füttert. Und dann hört man gleichzeitig sie aus dem Off erzählen, wie sie eben ihren Sohn damals verloren hat, wie er noch blutend nach Hause gekommen ist, wie er am anderen Morgen dann doch abgeschleppt wurde. Und in diesen Momenten verbinden sich eben Alltag und Vergangenheit auf ganz interessante Weise. Und es ist wirklich dieses Bild dieser Frau, die da in ihrem Garten sitzt, das mich nicht mehr loslässt, weil sie immer von den Geistern der Vergangenheit eingeholt wird. Also das ein Bild, das auf jeden Fall bleiben wird. Welche Sequenz oder Einstellung hat sie denn am ehesten so gepackt oder einen Eindruck davon vermittelt, was Menschen einander antun können? Ja, es gab hier ja auch den Film des schwedischen Eigenbrötlers Roy Anderson. Der hatte einen ganz schönen Titel: Eine Taube, die auf dem Ast sitzt und ihre eigene Existenz reflektiert. Und Roy Anderson ist ja nun kein Geschichtenerzähler. Er braucht jahrelang für seine Filme, weil das sind so Bildtableaus, die eigentlich keine Geschichte erzählen, wo die Menschen keine Namen haben, sondern es sind einfach so Variationen von menschlicher Einsamkeit und Verlorenheit. Und in diesem Film gibt es eine Szene, und zwar sieht man eine gigantische Walze. Und in diese Walze werden von Kolonialsoldaten Menschen aus Schwarzafrika hineingetrieben. Dann wird die Klappe zugemacht, dann wird unten drunter Feuer gemacht. Und natürlich bewegen sich die Menschen da drin und dadurch kommt eine unheimliche Todesmaschine in Gang. Und das Bild ist natürlich pures Kino, verweist aber trotzdem eben auf die Verbrechen, die sich die Menschen seit jeher antun. Also Roy Anderson eventuell ein Kandidat auf den großen Preis oder wer wird Ihrer Meinung nach am Ende den goldenen Löwen in den Händen halten? Natürlich ist Joshua Oppenheimer auch immer noch ein Favorit, aber man könnte auch dieses Programm an sich auszeichnen, weil der Festivalleiter Barbera weiß, dass man bei diesen ganzen Festivals nicht mehr nur Meisterwerke aneinanderreihen kann. Und deshalb hat er eben kuratiert nach Themenkomplexen sein Programm zusammengestellt. Und das ist natürlich für die Festivalbesucher auch ganz interessant, weil so wird man mit der Formenvielfalt des Kinos konfrontiert und muss sich auch mit den visuellen Konzepten immer wieder neu auseinandersetzen. Anke Lewicke über die 71. Ausgabe des ältesten Filmfestivals der Welt in Venedig. Die Bewertung der Preisträger hören Sie dann heute Abend in unserem Kulturmagazin Fazit ab 23 Uhr.